Mit der Sozialhilfereform 1996 versuchte die Regierung Kohl, die Arbeitslosen unter erhöhten Druck zu setzen. Wenn sie sich weigerten, eine angebotene Arbeit anzunehmen, konnte ihnen nun die Sozialhilfe um 25% gekürzt werden. Weitere Kürzungen waren der jeweiligen Arbeitsagentur vorbehalten. Wenn der Arbeitslose einen Job bekam, zahlte der Staat dem neuen Betrieb Zuschüsse zum Lohn. Einen großen Effekt hatte das neue Gesetz allerdings nicht. Eine große Anfrage einiger Abgeordneter der CDU ergab, dass in Hamburg im ersten Jahr nach Einführung des Gesetzes nur 900 Personen, 1,8% der erwerbsfähigen Hilfebezieher, die Leistungen gekürzt wurden. In anderen Städten war der Anteil ähnlich. Gesetze zu verabschieden ist das eine. Doch die Ideen hinter den Gesetzen entfalten sich oft nur langsam im kollektiven Bewusstsein. In Deutschland galt lange, dass jemand, der einmal Schlosser gelernt hatte und sich deshalb an das Gehalt eines Schlossers gewöhnt hatte, nicht plötzlich am Fließband eingesetzt werden durfte. Ein arbeitsloser Schlosser war immer noch Schlosser, ein arbeitsloser Fremdsprachenlehrer blieb Fremdsprachenlehrer. Arbeit war nicht nur Selbstzweck, sondern auch Berufsstand, gesellschaftliche Position. Die Gesellschaft teilte sich nicht in Arbeitende und Arbeitslose, sondern in die verschiedenen Berufsgruppen. Das alte Arbeitslosengeld und die Arbeitslosenhilfe hatten den im Kern ständischen Charakter der Gesellschaft nicht angetastet und die Mitarbeiter der Arbeitsagenturen hatten sich daran gehalten, Arbeitslose nicht in Stellen unter ihrer Würde zu drängen. Um das zu ändern, um billig einkaufbare Reservearbeiter zu bekommen, wie es sich der Arbeitgeberverband in seinem Papier zur Sozialhilfe gewünscht hatte, musste man der Arbeitslosigkeit also zunächst die Würde nehmen.